damals versagen wie ne Platte. Jetzt ist er gestört, weil er Sachen wie Streiten nie kannte. Die komplette Kindheit verlief noch mehr als glatt. Er hatte dort im Zirkus so sehr Spaß gehabt. Doch scheinbar zu viel, er wuchs herauf und so als Clown und bekam Applaus und das mit seinen Eltern zusammen. Sie lachten, sie lachten, sie lachten, doch weinten nie. Doch Gott wusste, dass er später einen von ihnen leiden sieht. Denn jeder Mensch muss diesen Scheiß erleben. Er muss losziehen und streiken gehen. Doch er wusste nicht, was das ist. Er fragte seine Mom, sie sagte: Sowas brauchen wir nicht. So als Clown kennst du keinen Schmerz, keine Trauer. Die Eltern starben, hatten sich's mit Gott verscherzt. Der kleine Clown war nun verwirrt, denn er hatte weinen nie gelernt. Nie gelernt, nie gelernt, nie gelernt, nie gelernt, yeah, yeah. Heute ist er alt und denkt zurück an seine Zeit, war die verrückt. Doch zu trauen hat er nie gelernt. Eine Träne. Er erzählte einem Mann auf der Straße die Story und fragte, was das für ein Schmerz in seinem Herzen ist. Der Mann sagte ihm, dass er trauert und sein Herz zerriss. Der Clown verstand es nicht und suchte den Scherz darin, doch fand ihn nicht. Er wusste nicht wieso, er kriegt es nicht mehr hin. Er schmiss seinen Job hin und hoffte auf ein Licht, das ihm den Weg weist, damit er den Weg weiß. Er kannte keine Scherze mehr, so aus dem Stegreif. Später kannte er gar keine mehr. Er liebte seine Tagträume sehr, denn sie waren das Einzige, was er als real bezeichnen konnte. Als Clown war er nicht mehr tätig. Er bettelte und verließ nicht den Ort, an dem der Zirkus stand. Er fand sich wieder nach einem Tagtraum gefesselt in der Klinik. Und dann wurde ihm klar, dass es das Ende war. Ende war, Ende war, Ende war, Ende war, yeah, yeah. Heute ist er und denkt zurück an seine Zeit, war die verrückt. Er wusste, dass es ein Ende war. Seine Seele und er malt sich auf die Wange eine Träne.